Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Ihr habt sie schon vermisst. Es kommt mal wieder eine Mauerläuferfolge. Wir haben heute den IJ Melodia oder INAG Melodia hier im Podcast und im YouTube-Dingsbums. Und er legt gleich los, wie ihr gewöhnt seid, dass es ja um die Texte geht, mit seinem Text aus dem Mauerläufer Nummer. Na, das. Ja, Mauerläufer Nummer 10, unserer Jubiläumsausgabe, die ich euch noch gar nicht in die Kamera gehalten habe. Ja, bitte, Inak. Fünf Himmelsrichtungen aus dem Zyklus Onomantie des Gleichgewichts. Die fünf Geschmacksrichtungen, fängt gut an. Die fünfte Geschmacksrichtung ist das Element der Liebe, die Vereinigung aus all seinen Gerüchen. Ich zeichne Pentagramme um meine Sehnsüchte, beschwöre, wovon ich mich ernähre, doch vergesse, wohin ich will. Meine Quintessenz rennt von Ort zu Ort hin und her. Übertreten die Sitten, Richter von allen Seiten, an mein Ohr als ein Klang. Du sitzt als Venus zwischen Schlangen und Skorpionen, wartest geduldig auf die erneute Rückkehr meiner Sinne. So, jetzt habe ich zu lange gebraucht, um mein Mikro zu entstummen, weil die Maus anderswo war. Weil ich schnell noch Onomantie googeln musste. Aber über spezielle Worte reden wir vielleicht nachher noch. Deine Kurzbio finde ich ganz spannend im Heft. Also einerseits in Padua geboren, können wir zwar auch drüber reden, müssen wir aber nicht. Freiburg, da haben sich meine Eltern kennengelernt, ist auch schön. Und dann im Wesentlichen besteht deine Kurzbio in der Aufzählung von diversesten Projekten, an denen du arbeitest. Ich habe da gerade mal versucht, mir einen Überblick zu verschaffen, aber vielleicht versuchst du uns mal durch dieses Labyrinth etwas zu, also es ist zwar ein übersichtliches Labyrinth, aber etwas zu. Also es gibt 16 Seiten, es gibt den Kein Verlag e.V., es gibt einen YouTube-Kanal. Ja, genau. Also erzähl und ein Festival, ne? So werde ich das jetzt Ja, sehen. genau. Also das Ein ist eine. Zusammenkunstfestival. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat. Ja, also angefangen hat das Ganze eigentlich, dass ich über das Forum Kein Verlag quasi zum Verein gekommen bin, die eigentlich nur noch namentlich was miteinander zu tun haben, aber halt viele Mitglieder sich quasi aus diesem Forum rekrutiert haben, um es jetzt so zu formulieren. Und ja, da kam ich zum Zeitpunkt dazu, wo quasi so ein Festival aufgebaut wurde, die Zusammenkunst, wo es immer darum ging, quasi lokale Künstler, das hat immer bei Duisburg, Rheinberg hat es stattgefunden, also bei Xanten, Moers, die Ecke. Genau, und da war es immer der Gedanke, lokale Künstler, also oder halt theoretisch auch deutschlandweit, es wurde immer ein bisschen größer, was das betrifft, die Reichweite. Also waren halt Musiker dabei, Maler, Fotografen, Impro-Theater, die sich quasi Texte von Autoren, Autorinnen, die auf KV unterwegs waren, also kein Verlag, oder die man auch so kannte irgendwann, und der Kreis wurde halt ein bisschen größer, und die halt zusammen was kreiert haben, am Anfang auch in einem Workshop, wo wir es mal 3 Tage machen konnten, also nicht vor Ort sozusagen, spontan, ansonsten davor, dass sie sich getroffen haben oder online oder via Telefon. Also wir haben da ein bisschen vermittelt, wer könnte denn mit wem was machen, wer hat noch nicht keinen Partner. Und dann hat er einmal im Jahr quasi dieses Festival stattgefunden mit 200, 300 Gästen, die dann da waren, und ein langem Programm. Das ging teilweise 5 Stunden, weil halt so viele Leute dann da waren auch, die was aufgeführt haben. Und bunt gemischt. Also da war wirklich alles dabei, immer wieder eine Überraschung. Und ja, das hat sich dann irgendwann durch Corona im Sande verlaufen, leider. Das findet so in der Form nicht statt. Die Nachfolgeveranstaltung, die wir dann online gestartet haben, um wenigstens naja, Ersatz ist vielleicht ein bisschen zu viel zu haben, da war da kein Kalender. Da haben wir halt immer versucht, dann quasi auch so vor Weihnachten rum, Pi mal Daumen, das auch wieder gleiches Konzept, zwei Künstler sich zusammentun, oder meinetwegen auch, war das auch immer so einer alleine, wenn es halt nicht anders ging. Und halt ein Video erstellt mit einem Lyrik-Literaturbeitrag und das dann halt quasi über YouTube dann hochgeladen wird, auch mit so Kalendertürchen auf der Homepage. Ja, und dem Kain Verlag e.V. angegliedert, sozusagen waren die 16 Seiten, also eine Online-Literaturzeitschrift. Also dann doch wieder eine Webseite. Ja, also weil die gab es auch mal als Printausgabe ganz am Anfang, aber da war ich noch nicht mal auf dem im Forum und das hat sich irgendwann halt auch da, war halt zu viel Aufwand. Anfangs waren es, glaube ich, waren es auch nur Beiträge von Forumsmitgliedern, die man theoretisch auch alle im Forum lesen konnte. Deswegen war das so ein bisschen, die war quasi dann tot. Das haben wir wieder aufleben lassen als Online-Format. Das läuft auch immer noch. Da haben wir jeden Samstag Beiträge und jeden Montag das Wort der Woche und am 1. des Monats Wort des Monats kann man dann abstimmen. Da werden auch Künstler vorgestellt mit ihren, ja, mit ihrer Kunst, was je nachdem, was sie halt machen. Und daraus kam uns dann irgendwann der Gedanke, wir könnten ja auch ein Online, also ein Videoformat machen, 16 Minuten, mit dem Gedanken, dass die Videos 16 Minuten lang sind. Das hat genau kein Mal funktioniert Ich bisher, aber. habe mal, ich hab gesucht, ja, und 42, 47, Ja, das ist. Wir haben da immer zwar eine Idee, ein Konzept, aber die Diskussion, die Gespräche, die eskalieren dann manchmal. Also gefühlt schneide ich immer die Hälfte weg. Also das sind dann teilweise 3 Stunden Videos theoretisch. Gut, da passiert auch Blödsinn, da passieren auch Fehler. Deswegen haben wir auch mal eine Outtake-Folge gemacht Ja, stimmt, habe ich gesehen, ja. letztes Jahr, weil sich da doch ein bisschen was angesammelt hatte auch. Genau, das war halt der Gedanke, dass man halt auch darüber was macht. Und das ist den Gedanken hatten wir und dann kam halt die Corona und der Lockdown und dann war das okay, perfekt. Wir haben alles schon vorbereitet. Das ist perfektes Timing Okay, gewesen. ja. Genau, dann läuft das jetzt noch. Also, das sind so die Sachen, die alle zusammenhängen sozusagen. Genau, also alles über den Verein, kein Verlag e.V., aber ja, genau, also ganz viele Okay, Baustellen. und im Prinzip mit der Idee, dass Autorinnen und Autoren sich sozusagen gegenseitig unterstützen, Reichweite geben. Genau, also das ist der Gedanke des Vereins, dass man halt, dass wir unbekannten jungen Autoren vor allem halt irgendwie halt eine Plattform bieten und dann halt vielleicht auch Unterstützung. Also wir lektorieren halt die Texte für gewöhnlich, dann auch wenn sie kommen für die 16 Seiten. Also zumindest die Prosatexte bei Lyrik bin ich immer vorsichtig. Zu Kleinigkeiten dann höchstens mal, aber Ja, oder man kann fragen, ist es Absicht? Meistens ist es Absicht. genau, Ob sowas Absicht dann dann halt. gut ist oder nicht, das weiß man immer nie, aber. Ja, aber da versuchen wir das halt möglichst original zu belassen auch, weil das ist ja auch Ja. Künstler und wir sind halt auch kein Verlag, also kein Verlag in Ja. dem Sinne. Also das wird ja nicht veröffentlicht als Printform irgendwo und alles. Das Ja. ist online und wir versuchen erstmal, denen eine Plattform zu bieten und nicht sie von vorne bis hinten schon durchzurevidieren. Irgendwie das, ja, das ist falsch, das ist falsch, das muss geändert werden, weil das ist ja auch Blödsinn. Also Ne. das ein Schritt nach dem Ja, es anderen. gibt auch Dinge, also ich kenne es ja aus, also ich leite auch eine Schreibwerkstatt von Leuten, die durchaus erfahren sind im Schreiben und es gibt dann trotzdem immer wieder Dinge, die einem unterlaufen. Ja? Also dass man, es soll auch bei Martin Walsers gegeben haben, dass die Hauptfigur mal die Augenfarbe geändert hat oder so. Ja? Und solche Dinge, da sind dann erfahrene Lektoren und Lektorinnen, die finden sowas. Ja. Ja, Und für die eigenen Texte ist man sowieso immer blind. Das ist, also ich weiß nicht, wenn ich dann einen Prosatext habe und ich weiß nicht, wie oft ich den durchgelesen habe und dann liest das irgendein Bekannter durch, ein Freund irgendwie und ja. denkt, ja, da fehlt ein Komma, da fehlt ein Wort und ich denke, kann ja nicht wahr sein. Also da fühlt man sich so kurz mal im Boden versinken vor Scham. Wobei es ja inzwischen immerhin schon Korrektur gab es anfangs meiner Online- oder Digitalzeit nicht. Wirklich Programme gibt, die auch Kommafehler finden, ja. Habe Also, ich auch, aber ich bin da trotzdem. Also Komma aber ist quasi meine Krux. Also das werde ich nie lernen, glaube ich. Da habe ich eine ja, Lektion. also man kann dann immer sagen, Goethe hat die Kommata auch da gesetzt, wo er es für richtig hielt, ja. Und Ja. Also hat also. auch einen Grund, warum ich auf Satzzeichen verzichte in meiner Lyrik. Außer aus den optischen Gründen, aber. Ja, ich hatte auch mal, ich hatte bei irgendwelchen Gedichten, dann hatte ich irgendwelche Satzzeichen drin und hatte mir auch was dabei gedacht und dann habe ich das Ding auch fürs Heft irgendwie durchgeguckt und habe dann festgestellt, also wo ich da jetzt ein Komma oder ein Ausrufezeichen oder einen Punkt mache, das ist alles nicht konsistent und dann habe ich auch festgestellt, es ist am allerelegantesten, das ganze Zeug wegzuräumen. Und das eröffnet dann ja manchmal auch nette Möglichkeiten, die eine Zeile mit der nächsten zu verbinden. Ja, Ne? genau, das ist so der nette Und Nebeneffekt davon, dass man so ein ja. bisschen mehr Spielraum hat, mit Wörtern zu jonglieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Wörtern jonglieren, gehen wir da mal hin. Also ich hab euer Wort der Woche oder so, habe ich mir zumindest mal ein paar angeguckt. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Also wollte ich nämlich, das eine war, Moment, ne, jetzt bin ich hier auf dem Dings. Hier bin ich. Genau, Moment. Und das eine fand ich ja auf jeden Fall schon mal interessant. Das machen wir jetzt mal zum Mitraten, ja. Nee, Moment, hoch. Jetzt bin ich hier. Wieso bin ich jetzt hier? Ich bin auf einem anderen. Moment. Mal schauen. Nicht das, was ich ursprünglich wollte. Genau, die Apodeoxys. Ja, wir reden jetzt kurz, du lachst schon. Und die Leute, die natürlich Griechisch erste Fremdsprache hatten unter uns, die haben jetzt natürlich gar kein Problem. Die anderen dürfen noch raten oder googeln, während wir quatschen. Vielleicht noch das nächste. Das nächste, was war das nächste? Also es ist immer ein Wort und dann. Und dann sieht man das Wort und dann muss man aber diridari, genau, ja. Bei diridari war ich dann auch überrascht über die Auflösung, woher es dann ursprünglich kommt. Also Apodiopsis ist das Ausziehen einer anderen Person mit den Augen, ja. Was vollkommen ungehörig ist, aber wohl genetisch verdrahtet auf der einen Seite. Ich sage immer, Menschen werden ja auch nicht mit Kleidern geboren. Ja, insofern, ja, für all die, die das irgendwie immer seltsam finden, wenn man keine anhat. Und Diridari, also bayerische Wort für Geld, kommt aber ursprünglich von, das muss ich natürlich wieder spicken, weil ich es natürlich schon wieder vergessen habe. Genau. Diradei, und Diradei ist ein Gemisch aus Weizen und Gerste. Und natürlich, je mehr Weizen und Gerste einer in der Scheune hat, desto reicher ist er natürlich. Ne? Also der hat aber viel Weizen und Gersten in der Scheune, heißt halt so nach dem Motto, der ist reich. Ja. Also das ist immer ganz spannend. Also ich finde auch eins der spannendsten Bücher, was man lesen kann, ist ein Lexikon, nämlich das Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten von Lutz Röhrig, dass man für fast kein Geld kriegt, und ich bin aber auch bei D jetzt hängen geblieben. Da lernt man auch sehr, sehr viel über die deutsche Sprache, was sich da überall hinter den Worten und unter den Worten verbergt. Das kenne ich gar nicht, aber das werde ich mir Das doch ist total super. mal Also es sind drei Bände, und du anschauen. kriegst es nachgeschmissen für, ja, es ist aus den 70er Jahren. Was ich dann interessant fand, ist, dass sie gesagt haben, weiß ich nicht, könnte man diskutieren. Sie haben dann gesagt, dass sie irgendwelche antisemitischen Sachen nicht reinnehmen. Das kann man jetzt diskutieren, ne? Also, mit welcher Begründung, ne? Also, weil, wenn ich das jetzt irgendwo lese und möchte die Bedeutung, also ich könnte jetzt praktisch sagen, wenn ich jetzt die sprichwörtliche Redensart finde, und ich finde sie nicht in Röhrig, ist sie wahrscheinlich antisemitisch. Ja, Aber das wäre die einzige Information, die ich dann hätte. Ich hätte dann leider immer noch keine Erklärung dafür. Das wäre ja, wie wenn ich jetzt sagen würde, dass ich bestimmte Worte, die man vielleicht in der Konversation nicht verwende, auch aus dem Lexikon nehme. Also N-Wort, Z-Wort und so weiter. Dann könnte ich aber auch nicht mehr nachschlagen. Also wenn ich jetzt die Sprache lerne, dann kann ich das Wort aber nicht mehr nachschlagen. Und da kämpfen der Linguist und der Gutmensch in mir miteinander, was da die richtige Lösung ist. Aber wie auch immer, und noch irgendeine Auslassung haben sie, die ich jetzt gerade nicht mehr erinnere. Aber das ist eine super, also das ist, und es ist endlos, was man da lernt. Ja, also wenn du da zwei Seiten von den Dingern gelesen hast, irgendwie 30 Stichworte oder so, dann siehst du die Welt schon wieder mit neuen Augen. Gut, wie auch immer, also Worte, und wir haben ja hier auch, also schwenken wir mal ganz vorsichtig auf dein Gedicht. Also du hast den, also Himmelsri also fünf Himmelsrichtungen, wobei das dann mit Gedankenstrich zwischen fünf und Himmelsrichtungen geschrieben ist, weil es gibt ja eigentlich nur vier, ne? Die fünfte wäre nach oben oder man weiß es nicht so genau, ne? Du nennst den Zyklus Onomantie des Gleichgewichts. Und das ist, denke ich, wieder mal ein Fall für die Griechen unter uns, aber ich habe es natürlich auch heimlich nachgeguckt. Das Wahrsagen aus dem Namen. Ja, magst du was über den Zyklus erzählen, also man hat ja immer so eine Idee bei Zyklen, so was möchte ich da, was soll da unter das Dach? Genau, also es war eine Mischung aus, also angefangen hat es eigentlich mit Zahlen. Mit den Zahlen, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist eigentlich spannend, weil jede Zahl hat ja auch so Symbolik oder Symbolcharakter oder Bedeutung. Und je nach Kultur ist es noch unterschiedlich. Also in Europa hat zum Beispiel dann eine 4 eine ganz andere Bedeutung als in China, weil in China wird die 4 ausgesprochen Se, und das klingt wie tot auf Chinesisch. Es gibt keine vierten Stockwerke in China zum Beispiel. Oder halt keine Hotelnummern mit einer 4, wie halt in Europa die 13 zum Beispiel. Und dementsprechend habe ich dann versucht, diese Bedeutungen zu vermischen und dem Ganzen einen Namen zu geben und habe daraus halt einen Zyklus gemacht, immer aus zwei verschiedenen, ja, Perspektiven, also mit allen Zahlen und 0 bis 10. Quasi immer aus der Perspektive des lyrischen Ichs und einmal aus der, oder das heißt, einmal persönlich aus dem lyrischen Ich und einmal mit dem lyrischen Du abwechselnd ansprechen und daraus halt so ein Gesamtkonzept zu machen, zwischenmenschlich sozusagen, wie diese zwei lyrischen Charaktere miteinander agieren, wie die sich entwickeln. Ja, also war ein bisschen experimentell tatsächlich. Und tatsächlich auch manche Sachen sind mir auch glücklich in den Schoß gefallen, in Anführungsstrichen, weil mit 5 und dann Himmelsrichtung, das war perfekt, weil hat genau gepasst. Und dass natürlich dann die 5 und Himmelsrichtung ist, war okay, super, weil eben es gibt eigentlich nur 4 Haupthimmelsrichtungen. Dann war das halt sehr schön. Ich war sehr glücklich darüber, dass es vorher funktioniert hat. Also das 7. heißt zum Beispiel Chakren, was auch perfekt passt, weil es sind 7 Chakren. Also ja, und so hat sich das so aufgebaut. Und dann war, okay, eben die Onomantie des Gleichgewichts, der Titel kam mir dann, dass ich erst später überlegt habe, wie nenne ich denn das Ganze? Und dann war das halt, okay, zwischen Name und Namen beruhen aber auf den Zahlen. Also es ist so ein ganzes, ja. Und natürlich die Wahrsagerei ist so als Augenzwinkern dann vielleicht, also auch, dass man den Text halt lesen, den Zyklus lesen kann, aber jetzt nicht als, ja, als bare Münze nehmen. Also ja. Also Zahlen und Namen sind ja in der Tat auch spannende Arten von Worten, ne? Also man kann zum Beispiel, weil du gerade auch das Chinesische erwähnt hast, man kann die chinesische Schrift auch so erklären, wie man zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal auf der ganzen Welt, aber in Europa die Zahlen benutzt, ne? Also wenn der Engländer eine 5 schreibt und ich eine 5 schreibe, dann verstehen wir beide, es ist 5, aber ich sage halt 5 und er sagt 5, ne? Und mit den chinesischen Schriftzeichen ist es ja ähnlich. Ja, es ist ja so, dass Chinesen, wenn sie sich nicht, also wenn sie weit genug voneinander weg wohnen und andere Dialekte sprechen, die sie unterhalten sich, indem sie auf ihrer Hand Schriftzeichen malen, ne? Ja, das ist Wenn der andere das nicht versteht, ja, wie ich diese 5 ausspreche, ja. Namen sind ja auch wieder was Spannendes. Heutzutage haben die Namen die Tendenz, stabil zu sein. Also das heißt, ich heiße halt überall Oliver, aber die sprechen es vielleicht anders aus. Ja, mein Sohn Julian geht jetzt nach Irland, da sagen sie halt alle Julian, ja. Und er freut sich schon, wenn sie Julian, also oder versuchen das A irgendwie auszusprechen, weil im Englischen ja Julian sich Juli mit E schreibt. Und genau das ist dann das, was ja über Jahrhunderte passiert ist, dass man die Namen dann immer angepasst hat. Ne? Also Dietrich von Bern war ursprünglich Theoderich, ja, und Bern war natürlich Verona, B und V, das weiß man bei den Spaniern, dass das eigentlich derselbe Laut ist, ja. Ja. ja, und so weiter. Aber also Namen sind ja eine spannende Geschichte, oder dass wir Familiennamen ja ursprünglich gar nicht hatten, oder manche Kulturen immer noch keine Familiennamen, sondern mit Vaternamen, Mutternamen und so weiter arbeiten. Also dass es Namen sind, oder ja, natürlich, also auch steht auch da hinten, also die Leute, die sonst meine Videos gucken, wissen, dass da hinten ein Bücherregal ist. Moment, normalerweise ist das jetzt ein Griff. Ah ja, da ist es. Das deutsche Namenlexikon von Barlow. Ja. Und da kann man dann auch immer mal, da kann man dann auch immer mal schauen, ne, was, und meistens heißt halt irgendwie, der wohnt da an der Wiese oder am Acker oder, also es ist eigentlich immer, oder da bei dem Baum wohnt der oder so, ja. Und ist ja auch bei meinem Nachnamen so, ja. Das ist einfach der an der Hauptstraße wohnt, ja. Damit man den von dem anderen Franz oder Fritz oder Wilhelm unterscheiden kann, ja. Also Namen sind ohnehin eine spannende Geschichte. Jetzt habe ich das auch mit dem Ich und dem Du insofern verstanden. Also du hast praktisch, also es können jetzt natürlich die anderen nicht sehen, aber das sind vier Strophen, ne? Und eigentlich hat also die ersten drei Strophen beginnen immer, oder ja, eigentlich, ja doch, beginnen immer mit einem Hinweis auf die Zahl 5. Also die erste Zeile ist die fünfte Geschmacksrichtung, die erste Zeile vom zweiten, von der zweiten Strophe ist, ich zeichne Pentagramme. Die von der dritten Strophe ist meine Quintessenz. Und genau dieser Fünferhinweis fehlt in der letzten. Ja, und mir ist es natürlich zwar das Du aufgefallen, aber nicht am Anfang nicht. Zuerst ist mir am Anfang nicht aufgefallen. Ich denke, wieso malt er jetzt plötzlich Pentagramme? Aber das Gedicht heißt natürlich fünf. Ja. Da war ich zu kurzhörig. Aber das ist im letzten, in der letzten Strophe der Hinweis auf die fünf fehlt, und dass es vom Ich zum Du wechselt, war mir zuerst nicht so deutlich aufgefallen. Ja, in der letzten ist ganz hinten versteckt die Sinne, vielleicht mit fünf noch. Okay, aber da sind, also okay, ja, okay, die Rückkehr. Aber ja, also das ist, Ja, also ich habe aber das das jetzt ist auch. also sehr, also ansonsten hast du das Wort ja immer drin, fünf Pentaquint, ja. Ja. Also in drei Sprachen auch noch, und dann sind dir die Sprachen ausgegangen, offenbar, ja. Oh, ich hätte noch ein paar im Du hättest noch ein Petto, paar im aber Petto gehabt, oder? so, aber Aber ja, das habe ich jetzt noch gar nicht. High Five wäre noch frei, ja. Ich habe das jetzt gar nicht so, ich habe mich jetzt gar auch bei den ganzen Zyklus jetzt gar nicht so drauf versteift, dass das jetzt unbedingt so sein muss, dass jede Strophe mit dieser Anspielung auf die entsprechende Zahl beginnt. Weil dann wird es irgendwann, also ich habe so schon versucht, viel zu viel reinzunehmen, um es jetzt mal so zu formulieren, weil halt viele, ne, aus mehreren Kulturen, Symbolik, Ja. das zu vermischen, war schon ein kleiner Akt. Und da habe ich halt einfach, ich habe einfach geschrieben sozusagen. Ja, klar, habe es dann nochmal umgestellt, nochmal korrigiert, wie man es halt so macht. Aber ich habe jetzt nicht explizit darauf geachtet, dass unbedingt jede Strophe mit einem Hinweis auf die Zahl beginnt, weil sonst wäre ich, glaube ich, nicht glücklich geworden. Also. Das ist auch, also das ist ein bisschen das, was aus meiner Sicht auch an solchen Zyklen manchmal ein bisschen tricky ist. Ich habe mal angefangen, oder ich habe halt mal Gedichte geschrieben, die sich auf Monate beziehen. Und dann, nachdem es dann drei waren, dachte ich, okay, ich nenne das jetzt Zyklus-Monatsgedichte. Ich glaube, es ist bei 4 oder 5 Monaten halt einfach geblieben, ja. Weil damals hatte ich natürlich schon auch noch andere Schreibansätze, sage ich jetzt mal. Ja, also da habe ich viel mehr aus einer gewissen Spontanität raus Sachen geschrieben. Ja, und hätte dann ja immer warten müssen, ob jetzt im November mir auch was einfällt, ne? Was irgendwie, ja. Wobei, nee, genau, nee, im November gibt es nicht. Und wenn man natürlich sich bei so einem Zyklus sobald sich da eine bestimmte Struktur dann aufdrängt, dann hat man sich natürlich wieder, Nietzsche hat ja mal gesagt, das, was Homer macht, sei in Ketten tanzen, ne? Also dann hätte man sich noch eine extra Kette oder eine extra Handschelle, würde man heute vielleicht sagen, umgelegt. Und dann wird es manchmal dann schon eng. Ne? Also, Ja, das ist tatsächlich, die sich selbst Ketten anlegen, also überhaupt bei Lyrik, vor allem Literatur, also Prosa ist was anderes. Aber deswegen tue ich mich auch mittlerweile sehr schwer mit gereimten Gedichten oder auch mit Sonetten oder irgendwas, was so sehr strenge, stringente Strukturen, Formen vorgibt, weil ich könnte so nicht schreiben. Also da würde ich mir nur selbst im Weg stehen tatsächlich. Und da würde ich mehr darauf achten, dass es muss jetzt den Takt haben, den Rhythmus, es muss jetzt, darf nur so und so viele Silben haben. Und dann würde ich den Inhalt oder so, das, was ich sagen möchte, niemals so aufs Blatt bekommen, wie ich es eigentlich gern hätte. Schwenken Also. wir mal ein bisschen zum kreativen Prozess. Wie passiert das bei dir? Also wie entstehen Texte? Immer unterschiedlich tatsächlich. Also es ist meistens, wenn ich mal irgendwas gehört, gesehen, gelesen oder spontane Eingebung gibt es auch hin und wieder mal. Einfach so als Impuls. Da habe ich ein Wort gelesen und dann arbeitet der Kopf. Und manchmal habe ich dann direkt einen Titel oder einzelne Wörter. Denke ich, okay, daraus lässt sich was machen. Und dann sammle ich erstmal, überlege, was könnte da noch zu passen, was könnte das Thema sein oder ich habe ein Thema, zu dem ich unbedingt schreiben möchte. Und dann recherchiere ich da manchmal noch ein bisschen, wenn es was Spezielles ist, also Zahlen zum Beispiel, hier bei dem Zyklus auch. Also ich wusste jetzt nicht aus allen möglichen Kulturen alle Symbolik von Zahlen. Also das ist immer ein bisschen unterschiedlich und dann lege ich einfach drauf los, schreibe erstmal so ein bisschen so einzelne Zeilen oder ganze Strophen, was mir halt einfällt in dem Kontext. Dann überarbeite ich es meistens direkt nochmal, indem ich alles durchlese, vielleicht umstelle, Füllwörter streiche. Umstelle, ja, also einfach so ein bisschen oder Wörter austauschen, weil ich merke, ja, das andere klingt besser, passt besser vom Rhythmus beim Lesen. Und meistens bleibt es dann erstmal liegen, ein paar Tage und dann setze ich mich nochmal dran, weil also wahrscheinlich wäre eine Woche geschickter oder noch länger, das liegen zu lassen, weil es immer noch relativ zu frisch ist. Aber wenn ich dann dran bin, möchte ich auch dran bleiben. Das ist dann so die andere Geschichte. Und dann wird halt nochmal überarbeitet. Also das ist eigentlich immer ungefähr ähnlich, nur halt, wie es beginnt, ist immer variiert immer so ein bisschen. Also was so der Auslöser ist für die Idee. Ja. Also wirklich so ein bisschen klassisch. Ich sag mal, wie heißt das? Cismek Michalgi oder so. Ich tue mir da immer schwer, wie das sich ausspricht. Also praktisch eine Sammelphase oder so eine Brainstorming-Phase, wo du eher Material sammelst und dann irgendwann eine Schreibphase, wo du das erstmal in Form bringst und dann noch eben so eine Nacharbeitsphase. Genau, also eben, manchmal habe ich halt schon einen ganzen Satz oder habe einen Titel schon, aber das ist halt immer noch nicht ansatzweise der Text. Ich habe auch noch eine ganze Wortdatei mit ganz vielen Sätzen oder auch Strophen, einzelnen Wörter, die ich irgendwo habe, mal rausgestrichen, aber es auch nicht gepasst habe, die mir aber gut gefallen. Dann gehe ich die manchmal noch durch und schaue, ob da irgendwas passen könnte. Also ja, die ist mittlerweile auch viel zu lang. Also die Dateien, die müsste ich auch mal, glaube ich, mal ausmisten. Bis ich da durch bin, sind auch schon wieder Tage vergangen. Ne, ein bisschen übertrieben, aber ja. Also eben, also ich sammle halt erstmal, genau. Dann gehe ich halt nach Geschmack, also meinem Geschmack. Also das heißt, Melodie beim Lesen, Klang sind mir wichtig. Abgesehen vom Inhalt natürlich. Aber da achte ich jetzt nicht auf Strophenlänge oder Anzahl der Zeilen, der Verse, Reime etc. Also das ist dann wirklich komplett frei. Es geht wirklich nur um Klang und Rhythmus beim Lesen. Aber Ich glaube auch bei einem Gedicht, also mir geht es dann häufiger so, dass ich dann einfach sage, so jetzt hat der Text die Form, die er haben muss, ne? Also ohne dass ich es jetzt analysiere, wenn ich dann später mit einer Art, also wenn ich sozusagen als mein eigener Interpret dann rangehe, dann sage ich, oh ja, guck mal, da ist irgendwas symmetrisch oder da hat es denselben Rhythmus oder ja, also das mache ich nicht beim Bauen. Sondern beim Bauen merke ich nur, das stimmt oder das stimmt nicht. Ja, und wenn es halt nicht stimmt, muss da ein anderes Wort hin oder. Also bei mir ist eher so, ich bin so ein Runterschreiber. Also ich Also dann da kann schon sein, dass ich später nochmal überarbeite, weil ich irgendwie zweimal dieselbe Formulierung drin habe, so wie bei einem Prosatext auch oder so. Oder ich habe irgendwann mal bemerkt, dass ich in zwei Gedichten auch in einem Zyklus aus irgendeinem Grund dasselbe Bild verwendet habe, was ich dann eigentlich nicht wollte. Ja? Also sollte, weil das dann den Eindruck erweckt hätte, das eine bezieht sich auf das andere oder so. Oder es soll jetzt ein Motiv sein, was sich wiederholt, sondern es war halt einfach irgendwas, was in meinem Kopf war und was an der Stelle sich da eingesetzt hat, in dem Glauben, ich hätte es noch nicht benutzt. Ja. Da habe ich dann beim Überarbeiten was dran gemacht. Aber sonst, bei mir ist es meistens so, wenn das Ding einmal durch ist, dann steht es in der Regel. Ja, mit wenigen Ausnahmen oder einer kleinen Korrektur oder eben das Ausputzen von Interpunktion oder sowas, von der man zuerst gedacht hat, man braucht sie noch. Ja. Funktioniert es denn, also sich da gegenseitig, gehen wir mal wieder auf die organisatorische Ebene. Also ich habe gesehen auf deiner Webseite, du bist in der Tat sehr fleißig im Rumschicken von Texten an Zeitschriften, offenbar. Oder zumindest bist du erfolgreich darin, dass du so gefühlt, also jetzt als ich so geblättert habe, so gefühlt einmal im Monat, dürfte bei dir eine Zeitschrift einflattern, wo du Gedichte drin hast. Oder? Ja, so ich sage jetzt mal im Schnitt. Also dieses Jahr auf jeden Fall Ja. erfolgreich. Letztes Jahr war es ein bisschen weniger. Da habe ich aber auch weniger eingereicht, weil ich an meinem Gedichtband gearbeitet habe, damit ich halt das Manuskript fertigstellen konnte und dann Ja. auch ausschicken. Plus ich sitze auch noch in zwei Redaktionen von anderen Zeitschriften mit drin, und wenn da Ausschreibungen sind und dann Texte gelesen werden müssen, dann ist da erstmal, sind wir damit beschäftigt sozusagen. In der Tat, ja, das geht uns auch so. Ja, deswegen, ja, aber tatsächlich dieses Jahr, also in dem Moment, wo das Manuskript raus war und ich auch einen Verlag habe mittlerweile, bin ich halt wieder am Schreiben, also momentan wieder viel am Lesen, aber in dem Moment haben wir auch wieder fleißig am Suchen nach Ausschreibungen, Wettbewerben. Da bin ich schon ein bisschen hinterher, auch Da weil. können wir kurz erwähnen, dass wir für das nächste Heft, das muss ich selber spicken, das Thema Krisen und Magie haben. Finde ich übrigens sehr schön, das habe ich schon im Heft gelesen hinten. Für Da war ich die schon. Elf. Ja, wir haben jetzt immer versucht, oder ich habe dann irgendwann darauf gedrungen, dass der Schreibaufruf rechtzeitig fertig wird, sodass, weil bisher war es immer so, wir haben das Heft fertig gemacht und haben uns dann über ein neues Thema gekloppt. Da habe ich gesagt, da haben wir dann angefangen, Flyer zu drucken und Leute anzumailen und so. Und da habe ich gesagt, das wäre doch relativ schlau, wir drucken das ins Heft, weil dann finden das vielleicht auch mal Leute, die uns noch nicht kennen oder halt dieses Heft finden und dann mitkriegen, ah, guck mal, da gibt es irgendwie ein Thema. Ja. Ja. Nee, also finde ich ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Also da bin ich auch schon überlegen, ob mir was einfällt. Ne? Also wir hoffen, dass das. Ob ich Also was es plane. ist jetzt so, also vielleicht für die, die das nicht gewöhnt sind, also bei uns ist es so, der Text darf auch nur über eine Krise sein oder nur irgendwas Magioides. Er darf aber auch das Thema komplett ignorieren. Und man darf uns einfach auch Texte schicken. Aber bitte im Zweifelsfall auf Mauerläufer mit AE, mauerläufer.org, habe ich die Ausschreibung auch nochmal reingestellt. Bitte, bitte, liebe Leute, haltet euch an die Formate, weil wenn dann die Leute alles Mögliche schicken oder dann schicken sie uns PDFs, die wir dann wieder nicht gut weiterverarbeiten können zum Teil, und alles Mögliche. Also wir brauchen wirklich Word-Dateien und auch mit Open Office kann man dann Word-Dateien erzeugen und selbst mit Google Drive kann man Word-Dateien erzeugen. Darum haben wir uns dann auf Word da kapriziert, weil das nahezu jeder erzeugen kann. Bitte haltet euch ein bisschen an die Formate, weil sonst, ja, also wir müssen hier hunderte Texte zum Teil digital hüten, sage ich immer, das ist wie Hühner hüten oder so. Und es ist, ja. Ja, ich kann den Aufruf nur beipflichten, weil ich kenne das Problem, wenn man dann erstmal umformatieren muss, andere oder rauskopieren muss, irgendwas aus einer Datei, die man nicht öffnen und nicht bearbeiten kann oder irgendwas. Wenn es halt nur ist für sich selbst intern, dass man sich einen Kommentar da hinzufügt, weil ja, man möchte sich auch gerne daran erinnern, den Monat, wenn man den schon gelesen hatte und dann erst quasi ausgewertet wird, möchte man ja auch wissen, was habe ich mir denn dabei gedacht irgendwie Bei oder. uns ist es halt so, die Texte liegen dann in einem Google Drive und die Redakteurinnen und Redakteure stimmen dann per Kommentar ab und per Schieben der einzelnen Datei in einen anderen Ordner. Also selbst wenn ich jetzt fünf Gedichte in einer Word-Datei habe, wo man sagt, ja, das spart doch Papier, aber wir drucken das ja auch nicht aus. Ja, also und digital ist es für uns viel einfacher, die Texte einzeln zu haben und einzeln abstimmen zu können. Und dann wandern die sozusagen durch die Ordner und wenn sie genug Ja-Stimmen haben, dann kommen sie in der Regel rein. Ja, im Zweifelsfall müssen wir uns dann nochmal kloppen oder konzeptionell schauen, ob. Also wir hatten zum Beispiel, keine Ahnung, ich glaube bei unserem Heft über Fliesen, Stromströmungen hatten wir irgendwie dann enorm viele Flusstexte oder so. Und da haben wir gesagt, wir brauchen ein Gegengewicht zu diesen vielen Flusstexten, sonst können wir das Heft gleich Flussheft nennen, ja. Ja. Oder so, ja. Und solche Überlegungen erzeugen dann manchmal auch wieder einen anderen Mix oder so, ja. Aber wie gesagt, wenn man die Dinger einzeln hat, dann kann man viel besser damit, kann man viel besser damit arbeiten. Naja, ist auf jeden Fall. Fällt dir noch irgendwas Spannendes ein, worüber wir reden könnten? Wahrscheinlich viele, viele Themen, aber das würde wahrscheinlich den Rahmen dezent sprengen. Und Ja, ich. nee, aber also ich meine, also zum Beispiel, ich habe ja in den 80ern haben wir schon oder Ende der 80er, Anfang der 90er haben wir schon eine Literaturzeitschrift gemacht. Da gab es auch eine unheimlich vielfältige Literaturzeitschriftenszene. Ich glaube, ich habe da auch Texte in, ich habe dann mal irgendwann so grob überschlagen in 2 Dutzend Literaturzeitschriften veröffentlicht und wir hatten auch mit vielen von denen dann sogenannte Austauschabos. Das finde ich eigentlich auch eine interessante Idee. Das hat sich jetzt bei Mauerläufern noch nicht ergeben, aber ist auch immer ein bisschen abhängig vom Fördervolumen, weil man muss natürlich in Anführungszeichen das Geld auch haben, die Hefte in Anführungszeichen zu tauschen und zu versenden. Ja. Aber das fand ich damals total anregend, weil die kamen natürlich dann alle bei mir an und ich habe die dann auch in der Redaktion rumgegeben und so weiter. Also nicht vieles spielt sich jetzt natürlich digital ab. Das haben wir auch gemacht. Anfang der, nee, das war Mitte der 90er haben wir damals Wandler hieß die Zeitschrift. Könnt ihr immer noch googeln, wenn ihr Wandler Zeitschrift für Literatur googelt, findet ihr immer noch die Online-Ausgaben, die ich da damals mehr oder weniger handgestrickt habe, in HTML. So sehen sie dann auch aus. Und also gutes 90s Frame Design, ja, das da habe ich bisher noch keinen Relaunch gemacht, weil das ja. Mittlerweile hätte es ja Ich alle. habe jetzt gerade das ganze Verzeichnis, das heißt, nee, nur das Ligatur e.V. Verzeichnis habe ich gerade auf meinem Rechner, weil ich da eigentlich alle E-Mail-Adressen austauschen muss. Und ich muss jetzt noch eine Methode finden, wie ich das elegant mache, dass ich da alle halt HTML-Dateien korrigiert kriege. Das wird mal noch eine Wochenende Arbeit, wie ich das semi-automatisch hinkriege. Ich finde halt momentan, ich vermute mal, du siehst es ähnlich, es gibt eine riesige Schere zwischen, sagen wir mal, der Literaturindustrie, wenn wir sie mal so nennen wollen, und nennen wir es dann mal die Literaturszene, ja, die sich auch wieder total breit aufspreizt zwischen den ganzen Self-Publishern. Also ich war jetzt am letzten Wochenende bei einer Buchmesse in Kreuzlingen, also hier auf der Schweizer Seite von Konstanz. Und da waren enorm viele Self-Publisher, die halt da einen Stand hatten, weil die Stände relativ günstig waren. Aber also auch die Szene spreizt sich total auf, eben zwischen den Self-Publishern, den E-Book-Leuten, auch bei den Self-Publishern, die haben inzwischen alle diese dekorierten Buchseiten, also also der Buchschnitt, ja, der Buchschnitt ist dann farbig und mit eigenen Grafiken und was auch immer. Also wie siehst du da die Situation, sage ich mal? Ja, also dadurch, dass es ja sowas wie das Internet gibt, und jeder ja auch schreibt, also jetzt natürlich überspitzt formuliert, bieten sich dadurch halt auch viel mehr Möglichkeiten. Also ich kann verstehen, dass diese Self-Publisher-Szene natürlich auch so groß und gewachsen ist, zumal es ja auch nicht so einfach ist, bei Verlagen, vor allem größeren Verlagen, reinzukommen. Also gerade wenn man Prosa schreibt. Also da habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, dass man eigentlich ohne Agenten quasi gar keine Chance hat, bei einem großen Verlag zu landen, weil die erst gar nicht lesen, diese Texte, die reinkommen, weil die halt einfach am Tag 300, 400 Einreichungen erhalten. Und wer soll das Ganze auch lesen, wenn da halt Die brauchen einen Vorfilter. ja, weil 400 Romane am Tag, ja, Glückwunsch. Also das ist nicht zu machen. Also von daher kann ich das durchaus verstehen. Und dann hat man halt da die Alternative. Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, dass gerade große Verlage halt, oder wie soll ich das nett formulieren? In den Bestsellerlisten finden sich immer dieselben Genre und dieselben Leute. Also das stört mich tatsächlich, zumal, okay, persönliches Problem, ich kann mit Krimis oft nichts anfangen, aber wenn halt 99% der Bücher, die in Bestsellerlisten oder die auch veröffentlicht werden, gefühlt halt Krimis sind, dann tue ich mich halt schwer, weil es gibt so viel gute Literatur, auch was etwas abwegiger ist oder spezieller, die viel interessanter wäre eigentlich als halt so diese 0815. Vielleicht ist es einfach meine Lesegewohnheit, weil ich gern gefördert und gefordert werde beim Lesen, dass ich mir Gedanken machen muss und nicht nach drei Seiten weiß, wer der Täter ist. So, also jetzt auch das überspitzt formuliert. Und im Lyrikbereich habe ich das Gefühl, dass der Kreis kleiner ist, Anführungsstrichen, weil ich den Eindruck habe, dass weniger Leute Lyrik schreiben generell. Und da ist ja, also zumindest, also wenn ich jetzt so in Zeitschriften durchstöber, ich sehe halt oft dieselben Namen irgendwie. Also auch wenn ich jetzt auch in der Redaktion sitze, es kommen oft dieselben Namen. Aber es ist trotzdem ein eher unterstützender Kreis. Also man kennt sich irgendwie, man hilft sich untereinander. Also ich habe einige Kollegen und Kolleginnen, wo uns dann Texte mal austauschen zum Beispiel und gegenseitig lektorieren oder zumindest mal die Meinung kundtun. Bevor man das halt irgendwo veröffentlicht oder einreicht. Und was auch einfacher ist, insofern, als das Prosa, also die Texte viel länger sind, da braucht man auch mehr Zeit dann dafür für sowas. Und da habe ich jetzt aber auch das Gefühl, dass die Lyrik eh so, ja, fast ignoriert wird eigentlich so Also in. man könnte sarkastisch sagen, die Lyriker können sich problemlos gegenseitig unterstützen, weil es ohnehin nichts zu verdienen gibt. Das, ja. Außer mal einen Büchnerpreis zwischendurch. Also außer Preisen. Genau, also mit Lyrik wird man nicht reich Gibt es ja werden. mit Also Lyrik an sich in Deutschland. ja. Was weiß ich, in Südkorea kannst du praktisch Popstar werden als Lyriker, ja. Oder auch in Kroatien oder wo auch immer, ja. Da gibt es halt wirklich Dichter, die so den Status von, was hätte ich gesagt, Taylor Swift haben, aber nicht ganz, aber fast, ja. Während in Deutschland, ich sag mal, Fußgängerzonentest, ja, quatscht jemand in der Fußgängerzone an und sagt, nennen Sie mal drei le lebende deutsche Lyriker. Da kommt halt wahrscheinlich raus Paulo Coelho oder so. Ja, keine Ahnung, was dann rauskommt. Ja, Aber wahrscheinlich, also sind einfach unbekannt, ja. allgemein Während auch das die Förderung. in den 70er Jahren sicher noch anders war, ja. Das ist richtig. Auch die Förderung. Also, ich meine, die gefühlt jede Zeitschrift, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber man muss halt mal schauen: okay, nächste Ausgabe kostet halt Druck etc. Haben wir Fördergelder oder müssen wir beantragen oder irgendwie Mitgliedsbeiträge etc. Das ist über jede Zeitschrift dann auch anders strukturiert. Und dann kriegt man die Belegexemplare aus Österreich, wo dann steht, gefördert durch den Staat, durch das Bundesland, irgendwie Steiermark etc. Und man kriegt sogar noch Geld dafür, dass das dann PEX veröffentlicht wurde. Also, das ist eine ganz andere Umgang mit Lyrik oder mit Literatur im Allgemeinen. Also in Österreich auf jeden Fall, da habe ich das Gegenbeispiel zu Deutschland. Und das finde ich ein bisschen schade. Also dafür, dass man sich selbst den Titel Land der Dichter und Denker gegeben hat, weil mal Goethe und Schiller da war. Ja, also den Titel sollte man entweder überdenken oder halt mal was dafür tun. Ja, manchmal haben wir so ein bisschen auch das Gefühl, nur ein toter Autor ist ein guter Autor. Ja. Und dann könnte man es noch variieren mit nur ein Bestseller-Autor ist ein guter Autor. Also auch wenn man solche, wie soll man sagen, also es gibt hier zum Beispiel in der Region die Erzählzeit, die finde ich total super, weil ich da auch Autoren kennenlerne, die ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte. Aber die, ich sage jetzt mal, kleinen Regionalen kommen da auch nicht vor. Sondern wenn du dann nicht aus Köln oder Berlin bist oder aus München, also es ist so das Gefühl, ja. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, wir sind hier ein regionales Literaturfest, wir mischen auch die Regionalen drunter. Jetzt gibt es bei den Regionalen auch natürlich solche und solche. Ja, also wir haben auch so die, wie soll man sagen, also man kann es nicht mal wirklich Chicklit oder so nennen, oder nannte man es früher mal, aber halt so, ja, was weiß ich, junge Frau lernt jemand kennen und am Schluss heiraten sie, jetzt mal übertrieben gesagt, ja, so in der Variante. Also ob man das jetzt Romance wirklich dann, also es ist nicht dieses Romance, was jetzt gerade in ist, sondern wir sind da, glaube ich, noch von der lokalen Ausstaffierung, soweit ich das im Überblick habe, noch ein bisschen hinterher. Wobei es natürlich auch spannend wäre, diese Szene mal lokal aufzubrechen und zu gucken. Ne? Also, aber es ist eher, und dann gibt es auch ein paar Leute, die Krimis schreiben, die so, habe ich mir sagen lassen, Mittel sind. Also ich habe noch zum Teil noch keinen davon gelesen. Es gibt aber auch Sachen, wo du 10 Seiten liest und sagst, nee, das, sorry, ich kann nicht weiterlesen, das geht nicht. Aber es gibt auch qualitativ hochwertige Leute, die hier in der Region sind. Und da könnte man sowas in so lokale Festivals schon irgendwie, das sich auch als lokales und schönerweise grenzübergreifendes, also Deutschland-Schweiz, grenzübergreifendes Festival begreift, könnte man sicher schon integrieren. Ja? Passiert aber nicht. Also die lokale Literatur. Also wir sind glücklicherweise ganz gut ausgestattet. Wir haben jetzt glücklicherweise auch ein neues Redaktionsmitglied, was gesagt hat, okay, ich kümmere mich mal um Fördermittel. Und sobald man ein paar mehr Briefe schreibt, kommt auch mehr Geld. Ja? Also ich könnte jetzt momentan so aus dem Stand, das ist noch nicht ganz alles abgerechnet, aber ich könnte sagen, ohne dass wir noch. Also wenn jetzt alle Abonnenten ihre Hefte bezahlen, ich formuliere es mal so, also wenn alle Rechnungen, die ich rausgeschickt habe, auch bezahlt werden, dann haben wir gar kein Problem, das nächste Heft zu drucken. Ja, ohne dass wir noch einen Euro mit diesem Heft einnehmen. Ja, was aber natürlich, das ist halt auch wieder Arbeit, ne? Du rennst in die Buchhandlungen, du. Und dann wollen sie es in Kommission, dann muss auch nur noch mal einer hinrennen und so. Das könntest du alles überhaupt nicht bezahlen. Ja. Also das könntest du einfach alles, oder wir haben jetzt eine Ausstellung, 10 Jahre Mauerläufer, sehr empfehlenswert, noch bis Ende September im Gewölbe, im Kulturzentrum am Münsterplatz in Konstanz. Wenn wir den Grafiker hätten bezahlen müssen, der uns das designt hat, das hätten wir auch von den Fördermitteln nicht geschafft. Ja, da hätten wir noch mal, hätte sich noch mal jemand 2 Tage hinsetzen müssen, um das Geld aufzutreiben. Ja, das ist eine Sache, die oft vergessen wird, dass es halt, dass Zeitschriften das eigentlich zu, ich weiß nicht, gefühlt auch über 90% alles halt in der privaten Zeit entsteht. Niemand macht das hauptberuflich, also der so Literatur- und Lyrikzeitschriften. Es gibt sicher welche, ja, klar, aber die kann man wahrscheinlich an einer oder maximal zwei Händen abzählen in Deutschland irgendwie. Der Rest ist alles, wird halt dann in der Freizeit als Hobby in Anführungsstrichen, weil es mehr ist als Hobby, halt erschaffen, lektoriert etc. Und das ist halt viel, viel Zeit, die da für sowas aufgewendet wird. Und ja, allein deshalb fände ich es halt schön, wenn es dann ein bisschen mehr Förderung gäbe oder auch einfach prinzipiell erstmal. Also ich habe mir vor einer Weile mal ein Konzept ausgedacht, da bin ich drauf gekommen, weil ich jemanden getroffen habe, der diese City Cards macht. Also diese Postkarten, die man dann sieht, wenn man in Freiburg irgendwie ein Restaurant, auf einem Restaurant die Toilette verlässt. Da hängen dann meistens irgendwo an der Wand solche Postkarten. Und er hat mir erzählt, dass er für jemanden 16-seitiges, und da sind wir wieder bei den 16 Seiten, ein 16-seitiges Postkarten großes Büchlein gemacht hätte. Und der saß da bei mir ja auf der Terrasse und ich habe noch nicht geschaltet und habe erst dann danach gefragt, Moment. Ja, weil da kam ich dann auf die Idee, warum nicht einfach eine Literaturzeitschrift kostenlos verteilen, sie aber auch verkaufen bei Lesungen? Warum nicht den Leuten als Honorar halt 10 oder 20 von den Dingern geben, weil die kann man ja dann in größerer Menge produzieren, in deutlich höherer, also wir haben jetzt eine 600er Auflage hiermit, ja. Aber da kann ich theoretisch 6.000 produzieren, würde aber halt, wenn man ein paar Leute ein bisschen bezahlt, ja, also wenn man ein paar Leute ein bisschen bezahlt, pro Ausgabe 4.000 bis 5.000 € kosten. Ja? Also wo das meiste davon oder ein Großteil davon immer noch Produktions- und Verteilungskosten sind. Ja? Ja. Also ist dann nicht so, dass dann jeder 2.500 damit eingenommen hat und man sagen kann, okay, davon. Wenn er keine Familie hat oder sonst irgendwas, kann er davon super leben, ja? Weil er es ja noch versteuern muss und so weiter. Naja, also. Aber, ja, also da fließt jede Menge unbezahlte Arbeit rein, das ist korrekt. Ja, vor allem auch eigentlich auch immer so der Wunsch, zumindest bei mir und bei Kollegen, also auch von einem anderen Verein, wo ich noch mit drin bin, den Schauplatz e.V., das ist quasi Veranstaltung. Und da ist eigentlich wirklich so die Vorgabe oder der Wunsch, dass halt alle Künstler, die auftreten, sei es jetzt Theater, sei es Clown für Kinder irgendwie und Musiker oder Literatur, dass die Leute halt auch bezahlt werden. Ne? Also das ist auch immer eines. Und da geht es ganz gut, da klappt es tatsächlich auch. Aber die Veranstaltungen sind halt auch nicht jede Woche. Ne? Man hat ein bisschen Zeit irgendwie, da wird Einlass genommen oder halt mit dem Spendenkästchen. Und da funktioniert das super. Also da haben wir jetzt im Oktober, oder im Herbst sind jetzt wieder die Kulturtage dann auch, wo halt verschiedene Veranstaltungen sind, wo das wieder so laufen wird. Und bei einer Literaturzeitschrift hat man dann eher das Problem, da hat man halt dann halt 20, 30 Autoren drin, die man gern alle bezahlen würde eigentlich, aber es ist halt einfach unmöglich aufgrund der Menge und man hat einfach keine Mittel dafür, weil wenn die nicht gekauft werden, die Hefte, und man keine Veranstaltung hat mit Einnahmen und keine Fördermittel, dann sitzt man halt dann da. Also Also bei mit dem alten Förderregime des Landes damals, als wir da Geld gekriegt haben, ich glaube sogar, die Autoren haben bei uns 5 Belegexemplare gekriegt. Ja, wobei eins dann irgendwie 3 oder 3,50 gekostet hat. Aber dann konnten sie zumindest die wieder versteuern, ja. Also rein theoretisch. Ja? Oder halt verschenken. Und eine Weile. Ich weiß, wir hatten Autorinnen und Autoren aus Kiew damals. Das war damals. Also es war in den Anfang der 90er, da war in Kiew ein Hungerwinter oder so. Die hatten da irgendwie massive Probleme. Und da wurde für Kiew damals gesammelt. Und da hatten wir ein paar Autoren aus Kiew drin, hat auch jemand, der uns das aus dem Russischen, also die haben Russisch geschrieben, der uns das aus dem Russischen übersetzt hat. Logischerweise auch für Lau. Und ich weiß noch, den haben wir 50 Mark damals zukommen lassen, was für deren Verhältnisse damals nahezu ein Monatsgehalt war, ja. Also das war für die viel Geld, ja. Aber ich meine, dass wir sonst, also ich weiß zumindest, dass ich kein Geld überwiesen habe. Vielleicht habe ich es in den Umschlag gesteckt, das weiß ich nicht mehr. ja. Aber da konnten wir auch den Autoren ein Fuffi geben, was aber in Relation, also das, was du in den USA mit einer Kurzgeschichte verdienen kannst, ist mehr. Ja. Ja, also so, ja. Also da zahlen sie dann zwar pro Wort, ja, ist für eine Sprache mit einer hohen Informationsdichte pro Wort auch wieder blöd, Aber während du in den USA wirklich mit dem Schreiben von Kurzgeschichten richtig Geld verdienen kannst, weil es so viele Zeitschriften und so viele Kanäle gibt, zum Teil sogar online kannst du sogar Geld verdienen, also indem du einfach die Geschichte verkaufst, ist das in Deutschland, ja, das ist halt ein ganz anderer Markt, ne? Also der Markt ist halt einfach viel größer und dann gibt es viel mehr Nischen und viel mehr. Also, ich kriege das dann manchmal mit, dass in irgendeiner Nische es da irgendeine Zeitschrift gibt, ja, und wo dann Bücher erscheinen und offenbar werden die dann gekauft, ja. Ja. Sonst könnte man die Leute nicht bezahlen. Ja, aber es wäre halt schon schön, weil wenn dann Leute schon ihre Kunst bereitstellen oder halt also einreichen und sagen, hey, das ist aber, also die haben Zeit, Geduld, Nerven und Arbeit in den Text gesteckt. Und ja, ich freue mich auch, wenn ich was veröffentliche und Also zwei Dinge noch. Also das eine ist zum Beispiel, es gibt auch in Baden-Württemberg natürlich hier den Förderkreis Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Und da habe ich dann auch damals mal gefragt, ja, die Autoren, die kriegen dann ein Honorar. Und da sage ich, und ich als Organisator, ja, nee. Ja, das also ist okay, ja, also ist okay, weil ich kann ja entscheiden, ob ich es mache oder nicht. Aber von der Denke her ist es, also da ist ein Denkfehler drin. Und das andere, was ich immer sage, egal was eröffnet wird, egal was es für ein Festakt gibt, immer steht irgendeiner da und spielt Geige oder Klavier oder was auch immer. Während es wenigstens mal bei der Inauguration damals von Biden, dann wenigstens auch mal jemand gab, der ein Gedicht vorgetragen hat. Das fand ich auch schön. Ich fand nur Ja? den Hype darum etwas übertrieben. Der Hype und wer das dann übersetzen darf und Ja, so, das war das Nächste und das dann. Fass machen wir nicht auf, Nein. aber das finde ich, da fände ich dann schon schwierig, weil wie auch immer, da könnte man jetzt lange diskutieren, aber man könnte sagen, wenn alles nur von den richtigen Leuten übersetzt wird, wird sehr wenig übersetzt. Ja, so kann Ja? man es auch schön rum. Ist auch die Frage, da darf jetzt jemand, da gibt es ja das Schöne, darf jemand, der nicht homosexuell ist, einen Homosexuellen spielen? Zum Beispiel. Ja, und dann kann man sagen, die Schauspieler sagen halt, ich bin Schauspieler. Ich spiele auch einen Mörder, ohne dass ich einen umgebracht habe. Nicht, Richtig. dass ich das jetzt parallelisieren will, aber Nein, ich nein, muss nein, aber ich keinen verstehe die. umgebracht haben, um einen Mörder zu spielen. Ich muss nicht pädophil sein, um einen Pädophilen zu spielen. Wie gesagt, das ist alles nicht vergleichbar. Aber die Schauspieler sagen, hey, ich bin Schauspieler. Ich mache das beruflich. Aber ich finde es interessant, dass immer so mit zwei Maß an Sachen rangehen. Das ist in der Lyrik ja genauso oder in der Literatur. Also Stephen King wurde, glaube ich, noch nie gefragt, ob er jemanden umgebracht hat. Wenn man als Nein. Lyriker mal ein trauriges Gedicht schreibt, ich weiß nicht, ob ich dann, geht es dir gut? Das ist so, hallo, ich habe jetzt halt ein trauriges Gedicht. Das wird immer direkt persönlich. Also das ist die Verbindung zwischen Lyrik und das ist was Persönliches, ist irgendwie viel näher als ich schreibe einen Roman und das ist was Persönliches. Ja. Stephen King, ja genau, also nehmen wir immer nur als Beispiel, weil den jeder kennt, der genauso viel persönliche Sachen einbaut, weil es alles ein Main-Spiel, wo er sich auskennt, wo er aufgewachsen ist, wo er die Gegend Ja. und baut ja auch persönliche Sachen ein. Und wenn es dann nur Anspielungen sind oder irgendwie Ja. Erinnerungsszenen, aber da kommt niemand auf die Idee, aha, vielleicht bringt er auch jemand um. Ja, kann man jetzt auch wieder Goethe zitieren, der doch über den Werther gesagt hat, er hat ja halt den Werther geschrieben, anstatt sich umzubringen, ja. Ja. Gut, ja. Und dann Wäre hat er. eine gute Antwort, ne? Da kann man sagen, ich halte es mit Goethe, ja. Ich schreibe auch traurige Gedichte und lache. Ja, Anstatt umgekehrt, ja. das ist zwischen, also war bei mir am Anfang auch beim Schreiben oft ein Ventil. Mittlerweile ist Ja. es einfach Muße. Also wirklich, wenn ich halt dann eine Idee habe für ein trauriges Gedicht, so ein Thema, dann schreibe ich das halt. Ja. Muss nicht traurig sein, um das zu schreiben. Ich kann mich Ja. hineinversetzen. Das ist ja die Quintessenz von einem Autoren, von Schauspielern genau das Gleiche, dass sich hineinversetzen können, dass man halt sich in diese, dass man diese Rolle schlüpft und halt nachfühlen Ja. kann, was die Person denkt, macht, sagt. Und das Ja, ich war auch sehr irritiert bei meinem einen Zyklus, da wimmelt es also von Glasscherben und Eiter und Blut und weiß der Geier. Und ich kann versichern, dass das jetzt nicht mein normales Umfeld ist, ja. das meinte ich ja. Also, sondern das Wort gehört einfach dahin, ja. Und das drückt vielleicht einfach die Stimmung aus, die diese Wolken jetzt irgendwie haben, ne, oder so. Und ich hätte natürlich auch an Sonnenblumen und Veilchenduft denken können, habe ich aber halt nicht. Ja, Da muss ja auch passen, also ne? ja, Violett kann ja Veilchen sein oder halt irgendwie irgendwelche geschwollenen Adern an einer verschrumpelten Hand oder so, irgendwas, Fände ich weiß viel interessanter, weil man das definitiv seltener liest, wenn überhaupt schon mal, je nach Metapher etc. Und das, weil, ja, Veilchen ist naheliegend. Das finde ich dann mal, das heißt langweilig, aber es ist halt ein Bild, das man kennt. Und das ja. meine ich damit, ich werde beim Lesen gern gefordert und gefördert. Deswegen, Ja. wenn ich da erstmal nachdenken muss oder über das Bild sinnieren muss, okay, das ist interessant, was ist da für die Ja. Metapher? Auch deshalb gefällt mir Lyrik ja so, weil man Ja. sehr kurzen Text noch viel reinpackt und man als Leser genötigt ist, quasi das zu interpretieren, das herauszufinden, worum es geht. Und Das ist aber meine, also sind wir eigentlich schon, wir überziehen gerade ein bisschen, weil ich es normalerweise bei einer Stunde halte, aber das ist zum Beispiel das, was ich interessant finde, zum Beispiel. Ja, du hast eine Kunstausstellung. Ich war jetzt auf der Christo, Jean, wie heißt sie? Jean-Claude und Jean. doch schon Claude und Jean, glaube ich, ja. Jean-Claude und Christo Ausstellung. Auf jeden Fall bei so Kunstausstellungen, ja, da kannst du dann durchlaufen und am Schluss kann dann der eine zum anderen sagen: Und wie fandest du es? Und dann kannst du sagen: Ah, ich fand es inspirierend, interessant und spannend. Aber wenn du jetzt von der Lesung kommst, ja, oder ein Buch gelesen hast und einer dich fragt, ja, dann erwartet man natürlich, dass du dich etwas substanzieller äußerst. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum in Ausstellungen Hunderttausende gehen und es zum Teil bekannte Autoren, ich glaube, Jurek Becker hat mal in Konstanz gelesen und es waren irgendwie 20 Leute da oder so, ja. Oder halt sagst, das kann eigentlich nicht sein, ja. Aber dass Leute halt lieber so auch Kunstformen, also dass die nicht ticken wie du, sondern sagen so, ich habe jetzt 8 Stunden gearbeitet und ich brauche jetzt abends zum Lesen was Einfaches. Also ich habe jetzt gerade auch die letzten Wochen oder ein paar Tage ein Krimi gelesen, ja, das ging eigentlich ganz gut noch. Und ich war eigentlich im Urlaub, aber auch immer mal am Rechner. Das ging besser, als jetzt lese ich wieder ein Sachbuch, auch auf Englisch, was mir an sich nicht schwer fällt, aber es ist ein bisschen komplexer und wo ich dann sage, okay, da schaffe ich nicht so viele Seiten. Ja, und da kann ich mir auch denjenigen vorstellen, der dann halt sagt, das gebe ich mir nicht. Ja, da gucke ich lieber die nächste Netflix-Seite, dann warte ich, bis das Ding, wenn es was taugt, wird es eh verfilmt. Ja. Irgendwie so. Na. Also wie auch immer. Also das ist meine These, dass es einfach Kunstformen gibt, die komplexere Äußerungen erfordern auf die Frage, wie hat sie denn gefallen und dass die dann eher gemieden werden, ja, weil das ist ja anstrengend. Ja, und visuelles Medium ist erstmal unmittelbarer, ne? Man hat es direkt vor Augen, der andere auch, und dann ist es einfacher irgendwie. Ja, und ich kann auch. Also die Komplexität, nein, man muss sagen, die Komplexität ist gleich hoch, es gibt die implizite Erlaubnis, sich etwas oberflächlicher damit zu beschäftigen. Ja, weil wenn es Worte sind, dann muss ich ja Worte finden, wenn es Bilder sind, dann ist es nicht schlimm, wenn ich keine Worte finde, die dieser Erfahrung korrespondieren. Ja, das kann durchaus sein, tatsächlich. Ja. Also. Also das ist mir irgendwann kam ich aus so einer Ausstellung und habe gedacht, ja, also was ist denn, es gibt ja auch von Lessing gibt es ja Sachen, also im Laocoon gibt es ja Sachen zum Thema Malerei und Literatur, ja. Und es sind natürlich auch ganz andere Modi und so weiter, ja. Aber zum Beispiel auf der anderen Seite der Kunstwissenschaftler, bei dem ich so eine Einführung in die Kunstwissenschaft gemacht habe, der hat gesagt, dessen zentrale These war, ein Bild wird genauso gelesen wie ein Text. Ja gut, das sagt er als Fachmann, das ist bei Musik nämlich dasselbe. Wenn das ein Musiker neben dran Ja. sitzen und sich da was anhören, die können halt über Fachsimpeln, über Ja. Takte, Taktwechsel, Rhythmus etc. Ja. Wenn man nur Musik hört, weil man halt Musik hört nebenher, Ja. dann kann man auch nur sagen, es gefällt einem oder nicht. Du musst mal Grönemeyer zuhören, wenn der über Musik redet. Und wenn man den bei irgendeinem Lied fragt, dann sagt er, ja, da habe ich versucht, die Tonart und den Rhythmus zusammenzubringen. Und du so, what? Das ist so ein Lied über Gummibärchen. Ja, so, also, und das ist, also sein Fokus ist komplett auf der Struktur. Ja. Also er sagt nicht, ich habe da ein Lied gemacht, weil ich so gern Currywurst esse, sondern dass es da um eine Currywurst geht oder um ein Auto oder um Bochum oder so, ist sozusagen marginal, ja? Sondern ihm geht es um die Struktur. Und das ist übrigens bei Grass, wenn du Grass hörst, wie er über seine Texte redet, ist es genauso. Ja? Der sagt, ja, ich habe versucht, diese Erzählkonstruktion hinzukriegen. Und dazu habe ich einen Inhalt gebraucht. Es So kommt immer darauf ungefähr. an, was halt die Ansätze, wie man halt an Sachen Ja. rangeht. Also, Ja. bei mir unterscheidet sich zwischen Lyrik und Prosa ja auch extrem. Ja. Also Lyrik ist dann erstmal drauf losschreiben, sammeln, Ja. und bei Prosa ist es wirklich komplettes Plotten mit roten Faden, Eckpunkten, weil ansonsten ändere ich beim Schreiben 10-mal die Richtung, einfach weil mir Sachen einfallen und das funktioniert nicht. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, also bei Musik kenne ich auch also ein, zwei Bands, also ein Lied von denen ist komplett nach den Fibonacci-Zahlen aufgebaut, vom Rhythmus her. Und dann aber der Text dann halt danach, weil es ist ja auch oft so, dass bei Musik erst die Musik entsteht und dann der Text drauf geschrieben Ne. wird. Weil man braucht ja den Rhythmus, damit man weiß, okay, so lang darf die Zeile sein, da muss ich es reimen. Ne. Andersrum kann es zwar auch funktionieren, aber es war viel anstrengender, weil für gewöhnlich halt ein Sänger oder ein Texter dabei ist und halt irgendwie vier, fünf oder ja, drei Leute Minimum, die halt Musik Ne. machen. Das ist halt Gibt's ja komplexer. nicht so viele Freddie Mercurys. Nee, also Wie das, das, ja, Bohemian Rhapsody ist ein gutes Beispiel, ja, für das ja. Texttechnik betrifft und musikalisch dann davor. Das war ja Da, schon ich weiß nicht, spannend. da gab es, glaube ich, bei Netflix gibt es, glaube ich, die Dokumentation zu Queen oder zu Mercury. Und da haben die Leute beschrieben, was sie gedacht haben, als er mit der Bohemian Rhapsody ankam, ja. Also und was er da wollte und wie sie technisch manche Dinge gelöst haben. Und da sind ein paar Sachen drin, die kriegst du nur mit Hightech mehr oder weniger hin. Und ja, also. Ja. Gut. Ein Musiker kam mal in das Tonstudio von meiner Lieblingsband Tool rein und hat dann die Tafel gesehen. Er hat danach im Interview gesagt, er dachte, er wäre in der Mathematikvorlesung, weil da halt Takte standen und die halt irgendwie gerechnet haben, wie macht man das irgendwie, dass das halt den Klang beibehält, den Rhythmus, aber halt in jedem zweiten Takt quasi auch der Takt wechselt. Also das ist halt drei Viertel, sieben Achtel und schieß und so weiter. Also ja, deswegen, es gibt da schon so ein paar. Es ist kein Zufall, dass es oft die Lehrerkombination Musik und Mathe gibt. Nee, tatsächlich nicht. Also je komplexer, ja, das ist richtig. Und ja, es hat auch einen Grund, warum ich Lyrik und dann so eher progressive Musik, also warum mir so Sachen gefallen, das ist halt auch alles, das spielt auch alles zusammen. Das ist halt mein Kopf, der halt dann irgendwie möchte. Nicht nur, also ich schaue auch gerne einen Film, der auch ein bisschen leichter ist mal, so ist es nicht. Mein Ja. Hirn arbeitet auch nicht 24 Stunden durch, also schön wäre es, aber nein. Ja, oder auch nicht. Das ist Ja, eben, gibt also von auch daher. Pausen. Deswegen, ich kann auch verstehen, Pausen. dass Leute Krimis lesen, weil sie halt was Seichtes brauchen zum Runterfahren. Ja, aber nach dem 10. wäre es mir halt langweilig, wenn es immer dasselbe ist. Aber es bin ja nur ich, von daher. Ich habe jetzt wiederum Spaß bei Krimiserien, ja. Also jetzt habe ich das zweite Buch von einem gelesen. Und jetzt beim dritten Buch werde ich jetzt natürlich, also beim ersten Buch wusste ich relativ schnell, worum es geht. Also was das Thema ist, also warum der umgebracht worden ist, weil es ganz klar war, ja, weil er so viel erzählt hatte über diese Maler in der Bretagne und so weiter. Und da war klar, es geht um ein Bild, ja. Und beim zweiten Buch hatte ich bis zum Schluss mehr oder weniger keine Ahnung, ja. Da wurde zwar was erwähnt, aber das war so marginal, da hat er schon mal nicht gleich gemacht. Und es gibt so bestimmte Autoren, auch bei den Krimi-Autoren, da hast du relativ schnell das Schema raus. Ja? Und zum Beispiel einer hatte so die Angewohnheit, auch in den ersten 20 Seiten kommt der Mörder vor und der kommt aber dann die ganze Zeit nicht mehr vor. Und am Schluss war es dann, ja, so ungefähr. Ich sage ja, wenn ja jedes Buch halt gleich aufgebaut ist, aber wenn so wie Ja. in der Reihe, das erste Buch ist so, das zweite ist wieder anders, Ja. ist auch Spannung drin, da kann ich auch Ja. nachziehen. Also deswegen, also ich kenne mich mit Also ich Kindern bin jetzt gespannt beim dritten Buch, wie es da ist. Ja. nicht aus. Ich bin jetzt auch neugierig. Vielleicht haben sie ihm dann, also es ist dieser Banalek, diese bretonische Brandung, bretonische Verhältnisse und bretonische Brandung. Also es ist, du musst es immer gut, also du kannst alles immer nur nach dem Essen lesen, weil die dauernd am Essen und am Kaffee trinken sind und du hast die ganze Zeit Lust, alles hinzuschmeißen und in die Bretagne zu fahren und einen Urlaub zu machen. Ja. Also es ist eigentlich ein Urlaubsprospekt und Gastroführer mit aufmoduliertem Kriminalfall. Also kann man sagen. Ja. Also, aber es hat was. Ja. Gut. Inak, vielen Dank. Ich habe zu danken, hat sehr viel Spaß Und gemacht. genau, sonst habe ich dann immer noch gefragt, was fasziniert dich habe ich die Leute gefragt, warum findest du Zeitschriften toll oder so, aber das brauche ich dich nicht zu fragen, weil du ja ne, ganz offenbar das als guten Kanal empfindest und selber in der Richtung arbeitest. Ja, das Gut, unterdrückt. dann viel Glück mit den Projekten. Vielleicht gibt es ja auch mal wieder das Festival, ja. Also ich Wäre habe das schön. Gefühl, dass die Leute so langsam aus dem Post-Corona-Koma rauskommen. Und wir müssen ja vor der nächsten Pandemie uns wieder Ja, also eine Pseudonormalität herstellen. Das Festival, das haben wir ganz oben irgendwo auf der Agenda. Wir müssen noch eine neue Location finden, aber irgendwann, irgendwie. Ja, hier im Süden gibt es doch sicher schöne, irgendwo im Schwarzwald. Ja. Also wir sind da was. Ja, also nichts. Das wird noch dauern, Wir aber kriegen es mit, wir oder? haben Wir Ideen. werden es mitkriegen, oder? Ich gehe davon aus, Nimm dass mich auf die Mail, nimm mich auf den Mailverteiler. wir. So, liebe Leute, lebt lange in den Frieden, möge der Saft mit euch sein. Wir senden alphabetische Grüße und machen Winke, Winke. Bis dann, bye bye.